بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ich beginne mit dem Namen Allahs, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit und Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir machen heute inshallah mit dem 11. Unterricht weiter über das Benehmen und die Verbesserung des eigenen und Läuterung des eigenen Charakters, Tazkiyah, bei dem wir uns das Buch durchnehmen, Hilyatu Talib al-Ilm, wo es um das Benehmen eines Schülers geht, wortwörtlich der Schmuck oder der Zier des nach Wissen Strebenden. Und wir sind angelangt beim 6. Kapitel. Heute haben wir vor uns, inshallah, das 6. Kapitel durchzunehmen, bi'idhnillahi azza wa jal, in dem es darum geht, sich durch Taten hervorzuheben. Und wir sind beim 44. Unterpunkt. Wir haben ja gesagt, die Nummerierung ist durchgehend, ja, unabhängig vom Kapitel. Und beim Thema heute geht es erstmal um, was zu den Merkmalen des nützlichen Wissens gehört. Hin und wieder hat man, wie Leute im Bittgebet Allah azza wa jal um Wissen bitten, das nützlich ist. Und das impliziert, dass es auch Wissen gibt, das tatsächlich schädlich sein kann, wie das Wissen allgemein, wie man Sünden begeht. Denn manch einer weiß gar nicht, wie oder wo oder wann man Haram machen kann. Wenn er es erfährt, dann ist er erst der Versuchung ausgesetzt. Also gibt es nützliches Wissen, das ist das, worum wir Allah subhanahu wa ta'ala bitten. Und es gibt Wissen, das uns schadet, wie das Wissen über die Zauberei zum Beispiel oder ähnliches. Und dann bitten wir Allah um Abstand davor. Und was jetzt zu den Merkmalen des nützlichen Wissens gehört? Der Autor sagt, rahimahullah, befrage dich selbst, ob du mit den Merkmalen des nützlichen Wissens ausgestattet bist. Diese sind erstens das entsprechende Handeln. Möge Allah uns Tawfiq geben, das entsprechende Handeln umzusetzen. Oder besser gesagt, das, was wir theoretisch lernen, die Tat umzusetzen. Wer kennt nicht die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala über seinen Propheten sallallahu alaihi wa sallam, innaka la'ala khuluqin azim, du hast wahrlich einen ausgezeichneten oder einen gewaltigen Charakter. Und wer kennt nicht die Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, in dem er sagt, dass man durch einen guten Charakter die Stufe eines am Tag Fastenden und eines in der Nacht Betenden erreichen kann. Und wer kennt nicht den Hadith des Propheten, mit dem er gesagt hat, die Besten von euch sind die Besten ihrer Familie gegenüber und ich bin der Beste meiner Familie gegenüber und so weiter und so fort. Und das ist eben die Frage, handeln wir entsprechend dem, was wir gelernt haben? Und wenn ja oder wenn nein, wie viel Prozent ja und wie viel Prozent nein? Zweitens, dass man es verabscheut, sich selbst für unbescholten zu erklären, sich zu loben und sich über die übrigen Geschöpfe zu erheben. Das ist eine Krankheit, sich selbst für unbescholten zu erklären oder auch, sagt man auch auf Deutsch, redlich zu erklären. Das ist das, was man im Arabischen als Ta'dil bezeichnet, dass man also praktisch jemanden, ich will nicht übertreiben und sagen, sündenfrei erklärt, ja, aber unbescholten ist man im Islam tatsächlich, wenn man keine großen Sünden begeht und auch nicht auf kleinen Sünden beharrt. Ja? Das ist ja sowas wie sündenfrei. Nur wir wissen, dass wir alle Fehler machen, dass wir alle Sünden machen und dass diese Art von Fehler Allah subhanahu wa ta'ala auch verzeiht, wenn man sich, wenn man die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt hat. Aber diese Geschichte mit Ta'dil, da geht es eigentlich eher darum, meistens, dass eine Person in einer bestimmten Wissenschaft wie Al-Fiqh oder Al-Aqida oder in Bezug auf seine islamische Einstellung, in Bezug auf seine Einstellung zu bestimmten Themen, die gerade aktuell sind und so, dass man diese Person dementsprechend für als sage ich mal, in Ordnung bezeichnet oder ihn eher kritisiert, sodass andere Leute das Vertrauen in ihn verlieren. Und das ist natürlich eine gefährliche Angelegenheit, weil man damit sehr viel Schaden anrichten kann. Denn ihr wisst, die Würde eines Muslims, also sie zu verletzen, ist eine große Sache. Und also das heißt also Riba zu betreiben und ähnliches. Auf der anderen Seite wurde so etwas schon immer betrieben, auch ein bisschen die heutige Zeit wird das es betrieben, dass man über andere Menschen auch schlechte Sachen sagt, entsprechend der Realität, um andere vor ihnen zu warnen, um andere darauf aufmerksam zu machen. Weil wenn ich zum Beispiel weiß, dass die Person so und so ein Scharlatan ist, der die Menschen in die Irre leitet, dann möchte ich ja meine Geschwister davor schützen. Und deswegen, wenn ich jetzt über diese Person schlecht spreche, dann tue ich in diesem Moment etwas Gutes und etwas Nützliches. Nur ihr seht, dass dieses manchmal nicht so eindeutig ist. Manchmal sieht der eine das so und der andere so. Und in diesem zweiten Punkt geht es einfach darum, dass wenn du jetzt ein Talib Ilm bist, du strebst nach Wissen, und inshallah sind wir das alle, jeder ist vielleicht auf seinem eigenen Niveau, aber es spielt ja keine Rolle. Du wirst eh nicht am Ende ankommen bei der Allwissenheit, da kommst du eh nicht hin. Deswegen, also, was du weißt, ist eh nichts im Vergleich zu dem, was Allah Azzawajal weiß. Deswegen, wir sind alle irgendwo Talib Ilm, auf irgendeiner Stufe. Und die Krankheit, die wir jetzt befürchten, ist, dass wir es lieben, gelobt zu werden. Dass wir sagen, MashaAllah, tabarak. Also dass sozusagen jemand dir auf die Schulter klopft und sagt, guck mal, du bist besser als die anderen. Und die anderen, sie streben nicht nach Wissen, du strebst nach Wissen. Und die anderen haben gar keine Ahnung. Und dass du dich praktisch herablässt über die anderen und über sie schlecht denkst. Und wobei dass wir ganz klar wissen, dass das Wissen ein Argument für, aber auch ein Argument gegen einen sein kann. Es ist eben ein Risiko, sag ich mal, salopp ausgedrückt. Aber es gibt manche Menschen, die gerne gelobt werden, und das ist eine Krankheit, weil die weist auf Mangel an Ikhlas hin, wo Allah Azzawajal die Mukhlis-Leute im Koran bezeichnet hat, dass sie sagen, La nuridu minkum jaza'an wala shukura. Wir möchten von euch weder Belohnung haben, noch Dankbarkeit. Das sind also Leute, die arme Menschen und Waisenkinder und Gefangene gespeist haben. Und aber von ihnen nichts erwarten, keinen Lohn, nicht einmal Dankeschön von ihnen erwarten, weil sie haben nicht mit diesen Menschen gehandelt, sondern sie haben mit Allah Azzawajal gehandelt. Und das ist Ikhlas in seiner höchsten Form. Und umgekehrt, wenn jemand es liebt, gelobt zu werden, dann stimmt irgendwas auch nicht an ihm, weil er nicht das Lob der Menschen ersuchen sollte. Zweitens, wenn er merkt, dass alle ihn loben und alle ihn mögen oder die meisten Leute, dann sollte er sich erst recht fragen, ob das wirklich mit dem übereinstimmen kann, was eigentlich von ihm verlangt ist, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man alle Menschen zufriedenstellt, das ist einfach nicht ist gleich null. Es geht einfach gar nicht. Ja? Und die meisten Menschen teilen ja gar nicht den Glauben mit dir. Und die meisten Menschen auch innerhalb des Islam stimmen vielleicht mit dir auch nicht überein. Und deswegen, wenn jetzt die Mehrheit für dich klatscht, dann ist es wohl nicht die breite Masse der Gelehrten, sondern eher an eine andere Schicht von Menschen. Drittens, dass du immer bescheidener wirst, je mehr du an Wissen zunimmst. Das ist die Bescheidenheit, kommt eben daher, weil der Gelehrte und nach Wissen strebende merkt, dass je mehr er weiß, desto weniger weiß er eigentlich wirklich. Das merkt er eben. Okay? Weil durch das Streben nach Wissen öffnen sich immer neue Felder und immer neue Toren und immer neue Sachen, die er entdeckt. Und das wird so ein riesiger Informationsflut, dass er sich fragt, zumindest wie konnten die Gelehrten früher so darüber Bescheid wissen, so ein immenses Wissen darüber haben. Das heißt, er fühlt Respekt gegenüber die Menschen früher. Weil je mehr du liest, je mehr du erfährst über was Menschen für dich vorgeleistet haben in verschiedenen islamischen Wissenschaften, desto mehr bist du verwundert, weil die hatten damals keinen Computer gehabt und haben einfach auf die Backspace-Taste gedrückt, um einen Buchstaben zu löschen, sondern die haben mit der Hand geschrieben und Blätter konnte man dann nicht in 500er Pack kaufen und dann einfach drauf losschreiben, sondern als Uthman radiallahu anhu die Mushaf geschrieben hat, mussten einige Tiere darunter leiden, ja, dass man Leder hergestellt hat, wo man was schreiben kann. Also das ist ein unglaublicher Unterschied, und wenn du dann hörst, dass dass manche es geschafft haben, nicht Bände, nicht zig Bände, sondern hunderte von Bänden zu schreiben mit der eigenen Hand, ja, dann ist es natürlich eine Wahnsinnsvorstellung. Und wenn du dann vergleichst, was wir heutzutage leisten durch das technische Equipment, das uns zur Verfügung steht, im Vergleich zu dem, was die Menschen geleistet haben, damals, wo sie vielleicht nur bis zum Sonnenuntergang gearbeitet haben, weil es einfach zu dunkel war zum Lesen, oder eben eine Kerze anmachen mussten, um überhaupt was erkennen zu können, dann weiß man diese Menschen wirklich zu schätzen. Und der Unterschied ist nach dem Tawfiq von Allah subhanahu wa ta'ala einfach der Eifer, über den wir schon gesprochen haben. Und deswegen, Eifer kann Berge versetzen. Wenn du motiviert bist, etwas zu machen, dann werden die anderen Menschen verwundert sein über dich, sagen, das schaffst du niemals, und du bist überzeugt davon, dass du es trotzdem schaffst. Und wichtig ist sowieso, dass man auf dem Weg bleibt und immer auf dem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala geht, und dass Allah einen abberuft, während man auf dem Weg zu Allah ist, weil es soll ja nicht aufhören. Du sollst ja Allah zeigen, wo Allah, selbst wenn ich so lange leben würde wie Noah alayhi salam, würde ich immer noch 5-mal pro Tag beten und dich immer noch weiterhin anbeten. Deswegen lass mich bitte in die Ewigkeit des Paradieses eingehen. Viertens, dass man vor der Liebe zur Leitung, zum Ruhm und zum Diesseits flieht. Ja, das ist ähnlich wie der zweite Punkt. Dass man es aufgibt, Wissen vorzugeben, weil die Gefahr, der man sich ausgibt, wenn man sich in einem islamischen Thema auskennt, ist, dass man eben vorgibt, Wissen zu haben. Und das kann manchmal sinnvoll sein. Und dafür haben wir auch Beispiele aus dem Koran Karim, wie Leute anderen gesagt haben, dass sie wissensreich sind. Und deswegen so das klassische Beispiel ist von Yusuf, der verlangt hat, dass man ihn über die Schatzkammern des Landes einsetzt. Er sagte, inni hafidhun alim. Und alim heißt ja, ich bin wissend oder wissensreich. Okay? Und ich habe Kenntnis über diese Sache, deswegen setze mich dafür ein. Auf der anderen Seite ist natürlich immer die Gefahr des Ikhlas da. Und weil man sich dadurch auch Fragen aussetzt, die man gar nicht beantworten kann. Und sich vielleicht auch überschätzt oder von den Menschen überschätzt wird. Und das ist eine klassische Krankheit, sage ich mal, weil ohne jetzt unser Vertrauen zu stören, unsere Imame und Gelehrte und so, aber jeder hat seine Stärken und seine Schwächen, das ist normal und menschlich. Und nur weil jemand Imam ist, heißt es ja nicht automatisch, dass er sich in allen Disziplinen des Islams auskennt und auch die Berechtigung hat, sich über alle Themen zu äußern, ja. Sondern das ist einfach, er hat bestimmte Sachen gelernt, verdient es deswegen, die Menschen anzuführen und zu leiten im Gebet und so weiter. Aber das heißt ja nicht, dass er jetzt jedes Thema aus dem FF aufsagen kann und sich auch damit wirklich auskennt. Sechstens, eine schlechte Meinung von sich selbst und eine gute Meinung von anderen zu haben, um sich davon zu distanzieren, sie zu unterschätzen. Deswegen sollte man als Muslim jedes Mal, wenn man andere Muslime sieht, das Gefühl haben, dieser Muslim ist besser als ich über Allah subhanahu wa ta'ala. Viel besser. Warum? Weil dieser Muslim, ja, der hat diesen Fehler, diesen Fehler, diesen Fehler, diesen Fehler, diesen Fehler, aber mein Herr wird ihm bestimmt verzeihen, denn er hat Gebete und er hat Fasten und er hat weiß nicht was, an Wohltaten hat. Und du gehst einfach davon aus, dass auf ihn diese Hadithe der Vergebung und des Verzeihens und der Barmherzigkeit zutreffen werden. Ja? Aber was dich selbst angeht, du hast Angst um dich selbst und du befürchtest, dass du eben von Allah subhanahu wa ta'ala anders behandelt wirst. Diese Befürchtung ist da. Die Hoffnung ist immer da, natürlich, aber die Befürchtung ist da, und das führt bei dir selbst dazu, die Menschen nicht gering zu schätzen. Und deswegen denken wir immer an bestimmte Hadithe, in denen Allah subhanahu wa ta'ala Menschen verziehen hat und vergeben hat. Und eines der besten Beispiele ist der Hadith, in dem der Prophet alaihi salatu wassalam uns berichtet hat von zwei Männern, von den Kindern Israels. Der eine von ihnen war ein aufrichtiger, also gläubiger Mensch, der viel Gutes getan hat, und der andere war ein Frevler, ein Sünder. Und jedes Mal, wenn der Gläubige den Frevler traf, sagt er zu ihm, hör doch endlich auf zu sündigen, hör doch endlich auf zu sündigen, mach mal ein bisschen, zieh mal einen kürzer oder mach ein bisschen kürzer jetzt. Und der hat ihm das so oft das gepredigt und gesagt, irgendwann hat er zu ihm gesagt, sinngemäß, das geht dich nichts an. Das Ganze geht dich nichts an, lass mich mit meinem Herrn alleine. Khallini wa Rabbi. Das heißt wortwörtlich, lass mich mit meinem Herrn allein. Und misch dich also nicht zwischen uns ein. Ich mache Sünden Allah gegenüber. Hast du was damit zu tun? Nein, also lass mich auch in Ruhe. Und dann war die Reaktion vom anderen, dass er gesagt hat, bei Allah, Allah wird dir niemals verzeihen. Und dieser Eifer, der kann einen packen. Ja? Und das Ergebnis war, wal'iyadhu billah, für den einen zumindest, genau das Gegenteil. Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, wer ist derjenige, der schwört, dass ich meinem Diener nicht vergeben werde. Also gibt es irgendjemand, der meine Barmherzigkeit in meiner Hand hat? Wer richtet jetzt meine Barmherzigkeit? Wer nimmt sich das Recht, sich über mein Urteil zu stellen oder für mich zu bestimmen? Und so hat Allah dem einen vergeben und dem anderen nicht vergeben. Ja? Und deswegen ist letztendlich, müssen wir einfach uns darauf verlassen, dass Allah derjenige ist, der entscheidet, wie und was am Tag der Auferstehung geschieht. Und wir hoffen für den Gläubigen die Vergebung und befürchten für den Frevler die Sünde. Das ist unser Glaube. Aber konkret über jemanden zu urteilen, dass Allah ihm verzeihen wird oder nicht, das können wir nur, wenn Allah uns das selbst mitgeteilt hat oder sein Prophet sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah pflegte, wenn das Benehmen der ersten Rechtschaffenen erwähnt wurde, das folgende Gedicht zu rezitieren. Das ist jetzt ein Gedicht aus dem Arabischen, da reimt es sich schön und das ist eine schöne Wortwahl, aber im Deutschen geht es jetzt um die Bedeutung. Erwähne sie und uns nicht gleichzeitig. Erwähne sie, die damals, und uns bitte nicht gleichzeitig. Und ich meine, der Mann hat auch früher gelebt, ja? Der war schon in der ersten Generation. Aber da sagt er, erwähne sie und uns nicht gleichzeitig. Der Gesunde, wenn er geht, ist nicht wie der Lahme. Und was natürlich der Gelehrte, der Autor immer einem sagen will, yani, Abdullah Mubarak ist einer der Gelehrten selbst. Ja? Nur guck mal, wenn er sich selbst gering schätzt im Vergleich zu den ersten Generation der Tabi'in und so weiter, dann was gilt dann für uns? Das ist die Frage. Ja? Weil diese Menschen, die haben sich einen Namen gemacht unter den Gelehrten, sie haben Vorarbeit geleistet, sie haben uns Sachen überliefert, sie haben für uns vorgedacht in vielen Sachen der Religion. Unsere Religion bzw. islamischen Wissenschaften, Al-Fiqh und Hadithen sind gar nicht vorstellbar ohne diese Personen. Und trotzdem waren sie so bescheiden. Und das ist die Bescheidenheit, die auch letztendlich vielleicht dazu geführt hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie erhöht hat. Denn wer sich für Allah erniedrigt, den erhöht Allah azza wa jalla. 45. Die Zakat des Wissens. Im Arabischen übrigens Zakat endet mit einem Ta marbutan. Deswegen sagt man Zakat und Zakat. Salah, Salat. Ja. Jedes Wort, das im Arabischen mit Ta marbuta endet, darf man mit Ta sprechen und mit Ha sprechen. Beides sind arabisch korrekte Dialekte, kommen auch beide im Koran al-Karim vor. Unter den Arabern mehr verbreitet ist es dann natürlich mit einem Ha stehen zu bleiben. Statt deswegen. Unsere zum Beispiel türkischen Geschwister, sie haben das dann die Version mit Ta übernommen. Zakat sprechen sie dann am Ende richtig. Aber auch viele Muslime machen das. Auch Araber heutzutage machen das noch. Ja. Aber sag mal so, das klassische Arabisch, was man so lernt, dann lernt man wahrscheinlich eher, das mit einem H zu sprechen, wenn man stehen bleibt. Entrichte die Zakat des Wissens. Entrichte die Zakat des Wissens, indem du die Wahrheit offen sagst, zum Guten aufrufst, das Schlechte verbietest, zwischen Nutzen und Schaden abwägst, Wissen verbreitest, das Nützliche liebst, dein Ansehen einsetzt und für die benachteiligten Muslime bei der Einforderung von ihrem Recht oder bei einem Gefallen gute Fürsprache einlegst. Also, du bist Talib'in oder ein Alim. Was machst du jetzt mit diesem Wissen? Dieses Wissen, du sollst dafür die Zakat geben. Und was bedeutet es, die Zakat zu geben, Zakat zu bezahlen? Ja, das ist vergleichbar wie mit etwas Wertvollem, was Allah dir gegeben hat. Denn ihr wisst ja, das Wissen ist ja nichts anderes als was? Als das Erbe der Propheten. Okay? Und wenn du Vermögen hast, ein Erbe hast und so, dann wird von dir verlangt, dass du Zakat bezahlst. Okay? Und diese Zakat in Bezug auf das Wissen ist, dass man es weitergibt und dass man es umsetzt. Das ist der Vergleich, der gemacht wird. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das ist sinngemäß übersetzt, wenn jemand stirbt, wird er von seinen Taten abgeschnitten, außer von drei Dingen. Einer fortwährenden Spende, nützlichem Wissen und einem rechtschaffenen Kind, das für ihn Bittgebete spricht. Fortlaufende Spende, das könnte zum Beispiel eine Stiftung sein. Eine Stiftung sein. Jemand zum Beispiel sagt, mit meinem Vermögen kaufe ich eine Wohnung, ein Haus, ein Gebäude. Und alles, was es an Einnahmen gibt, nach Abzug des Hausgeldes oder was auch immer es gibt, ja, und so weiter und so fort, er kommt einem guten Zweck zu. Zum Beispiel den Armen meiner Stadt, den Armen meiner Verwandtschaft, der Da'wa, Leuten, die Hajj machen wollen, oder macht es allgemein einem islamisch guten Zweck zum Beispiel. Okay? Und dann wird darüber ein sogenannter Nadhir eingesetzt, das ist derjenige, der die Stiftung verwaltet. Die gehört sie nicht, aber er verwaltet sie. Und er ist dann verantwortlich, dass diese Stiftung so funktioniert, wie der Stifter es sich gewünscht hat. Und dann, solange diese Stiftung läuft, und eine der bekanntesten Stiftungen, vielleicht habt ihr sie gehört, ist eine Stiftung von Uthman ibn Affan, radiallahu ta'ala anhu, die bis zum heutigen Tag in Medina existiert. Und Uthman hat ein Konto, tatsächlich, das auf seinen Namen registriert ist, in Medina. Und da gibt es ganze Gebäude, die in seinem Namen laufen, bis zum heutigen Tag. Das eine bessere Stiftung kann man sich fast nicht vorstellen. Aber auch das Bauen einer Moschee ist eine der besten Arten von Stiftungen. Und die Sahaba, die damals die Moschee des Propheten gebaut haben, sallallahu alaihi wasallam, ja, yani, mashallah, ihr Lohn ist inshallah ta'ala fortdauernd. Das ist die Stiftung. Dann gibt es das nützliche Wissen. Natürlich, gemeint ist damit zum Beispiel ein Gelehrter, der ein Buch geschrieben hat und die Leute davon profitieren. Es gibt Bücher, mashallah, tabarakallah, yani wie das Buch von Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, seinesgleichen hat es von seiner Zeit bis heute nicht mehr gegeben. Ja? Und wir haben immerhin schon, wenn er gestorben ist, 256, da haben wir schon 1200 Jahre, so ungefähr, ja, 1200 Jahren. Das ist der Top-Bestseller im islamischen Markt, vom Werther zumindest. Ja. Und ein rechtschaffendes Kind, das für einen Bittgebete spricht, das ist natürlich die beste Investition, die du überhaupt machen kannst, weil eher beten für dich als dein eigenes Kind wird wahrscheinlich niemand. Ja. Die anderen Menschen, die kommen dann maximal zu dem Janaza-Gebet und beten für dich ein bisschen und dann nach und nach erinnern sich an dich vielleicht noch einmal pro Tag, dann einmal pro Woche, dann einmal im Jahr und dann vielleicht alle paar Jahre mal wieder und das war's. Und du gerätst in Vergessenheit noch während die Freunde deiner Generation noch leben. Und aber deine eigenen Kinder ist was anderes. Deine Kinder, wenn du sie zum Islam erzogen hast und wenn sie zu Anstand erzogen hast, werden sie dich immer wieder an dich erinnern und für dich Bittgebete sprechen. Der Autor sagt, rahimahullah, einige Gelehrte haben gesagt, diese drei Dinge, also die im Hadith erwähnten, vereinen sich nur in einem Gelehrten, der sein Wissen weitergibt. Denn dieses Weitergeben ist eine Spende, aus der man Nutzen zieht. Und wer diese Spende, das heißt das Wissen, rezipiert, gilt als ein Sohn der Gelehrten, welcher von ihm Wissen erworben hat. Das heißt nicht, dass es die einzige Möglichkeit der Umsetzung des Hadiths ist, sondern ja, im Gelehrten sind diese drei Sachen quasi verankert. So strebe danach, dich damit auszuzeichnen, denn dies ist die wichtigste Frucht des Wissens. Wegen des hohen Ranges des Wissens nimmt dieses durch häufiges Spenden noch zu und durch Geiz ab. Sein Laster besteht darin, es zurückzuhalten. Vielleicht eine Krankheit, mit der man zu kämpfen hat, wenn man etwas verstanden, gelernt hat und so, dass man sich sagt, das bringt doch gar nichts, den anderen das beizubringen. Die werden das eh nicht verstehen. oder die werden das eh nicht davon profitieren. Oder sie sind es nicht wert, dass man es ihnen weitergibt. Und so weiter und so weiter und so fort. Auf jeden Fall letztendlich läuft es darauf hinaus, dass man sich zurückhält. Und je weniger man sein Wissen weitergibt, sprich je weniger man es wiederholt, desto weniger wertvoll wird es. Ja? Weil jeder von uns wird merken, dass er Wissen vergisst, wenn er es nicht wiederholt. Und die beste Form der Wiederholung ist natürlich zweifellos, dass man sich damit auseinandersetzt und es auch anderen weitergibt. Und dann gewinnt es auch an Qualität. Warum? Weil jeder von uns wird merken, dass wenn er ein Thema gelernt hat, und das kennen wir aus der Schule, aus der Universität und auch in islamischen Fächern, wenn wir ein Thema gelernt haben, meinen wir es verstanden zu haben. Okay? Weil du verstehst, du konzentrierst dich ja in der ersten Stufe erstmal darauf zu verstehen, was der Lehrer dir gesagt hat. Wenn du aber dann dich darüber unterhältst mit jemandem anderen oder jemand stellt dir spezifische Fragen, dann stellst du deinen Mangel fest. Ja, dann stellst du fest, okay, das habe ich doch nicht ganz verstanden oder da fehlt noch was oder das haben wir doch nicht durchgenommen. Jetzt wird dir erst bewusst, dass du gar nicht alles durchgenommen hast, was du von dem Thema, was du gelernt hast. Okay? Und deswegen spornt dich das dazu an, mehr zu lernen und dadurch wird dein Wissen, inshallah ta'ala, qualitativ hochwertiger. Ja? Weil so allgemein, wie jemand betet, das wissen wir alle. Ja? Aber es geht ja jetzt um tiefer führende Fragen, wenn du dich schon als Gelehrter oder Talib ilm ausgibst. Lass dich nicht von den Ausreden, dass Zeit, jetzt kommt Ausreden, warum jemand nichts weiter, Wissen weitergeben möchte, okay, wenn er was gelernt hat. Doch, wenn nichts gelernt hat, bitte nicht weitergeben. Ja, wenn du was gelernt hast, warum nicht? Lass dich nicht von den Ausreden, das Zeitalter sei unmoralisch, abbringen. Das Zeitalter sei unmoralisch. Die Frevler überwiegten. Und Ratschläge seien von geringem Nutzen. Von deiner verpflichtenden Aufgabe der Bekanntgabe und Mitteilung des Wissens abbringen. Was auch immer die Ausreden sein mögen. Denn wenn du dies tun würdest, so wäre dies eine Tat, für die die Frevler Gold bezahlen würden. Um ihren Austritt aus der Verzüglichkeit zu vervollständigen und die Flagge der Verworfenheit zu hissen. Ja, das ist immer ein Kampf. Schon seit Adams Zeit ein Kampf zwischen Haq und Batil, ein Kampf zwischen Leuten der Wahrheit und den Leuten der Falschheit. Und die Leute, die Wahrheit nicht gerne hören, sie, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagte, sie geben ihr Vermögen aus, um vom Weg Allah subhanahu wa ta'ala abzuhalten. Das heißt, es gibt Menschen, die sind bereit, Geld auszugeben, und sie haben damit kein Problem, in keiner Hinsicht. Weder in Menge, weder in Qualität noch in Quantität. Gar kein Problem. Und wenn sie könnten, würden sie das auch machen. Der Stolz der Gelehrten, 46. Sich auszeichnen mit dem Stolz der Gelehrten. Die Pflege und Ehrung des Wissens. Die Pflege und Ehrung des Wissens. Das Beschützen seines stolzen Ansehens und seines hohen Ranges. Gemäß dem, wie viel du dafür einsetzt, wird der Gewinn daraus und aus den entsprechenden Taten sein. Und entsprechend dem, was du an Ehrung des Wissens vergeudest, wirst du es versäumen. Es gibt weder Macht noch Kraft, außer bei Allah, dem Erhabenen und Weisen. Die Ehrung, beziehungsweise der Stolz der Gelehrten, es gibt etwas, was dich als jemand, der Wissen hat oder religiös ist, erhöht über die Menschen. Und das ist ja genau diese Eigenschaft, die die Leute in dich sehen. Sie sehen dich als jemand, der Wissen hat, als jemand, der nach Wissen strebt. Und dieses Wissen gilt es auch zu bewahren. Und du kannst dieses Wissen erniedrigen, indem du dich nicht dementsprechend verhältst. Denn niemand würde einen Frevler für voll nehmen, auch wenn er den gesamten Koran auswendig kann. Niemand würde jemanden, der leichtsinnig ist in der Religion, für ernst nehmen, wenn er noch so viele Bücher im Kopf auswendig kann. Insofern gibt es bestimmte Verhaltensregeln, an die man sich hält. Und das hängt ja auch von der Gesellschaft ab, in der man lebt. Und es gibt bestimmte Sachen, die man sagt und Sachen, die man nicht sagt. Es gibt Bewegungen, die man macht und Bewegungen, die man nicht macht. Ja. Es gibt Grimassen, die kann zwar ein Clown machen, aber die macht nicht der Imam der Moschee. Okay? Und wenn du das als machen würdest, dann, und das passiert tatsächlich bei manchen Leuten, sie haben ein bisschen Wissen und so, sind auch aktiv, aber man hört dann hinten herum, wie Leute sagen, das ist eigentlich ein Hampelmann. Den kann man nicht ernst nehmen. Guck mal, wie er sich verhält. Khafiful Aql, sein Verstand ist nicht ausgeprägt. Okay? Warum? Weil es gibt Dinge, die ziemen sich nicht. Und man kann nicht einfach nur sagen, Halal und Haram. Nein, die Leute schätzen einen auch nicht nur ein gemäß dem, was im Koran steht, ja, sondern auch dem, was den Normen in der Gesellschaft, in der man eben lebt. In diesem Sinne hüte dich davor, dass die Mächtigen dich erniedrigen oder die Toren dich beschämen, indem du ihnen deinen Fatwas, Urteilen, Abhandlungen, Predigten und so weiter nachgibst. Das gehört auch zum Stolz der Gelehrten. Du gewinnst an Ansehen, indem du dich für die Wahrheit einsetzt. Und du verlierst an Ansehen, indem du nachgibst. Wehe dir davor, wenn du gefragt wirst in einer religiösen Angelegenheit, dass du demjenigen gefallen möchtest, der dir die Frage stellt. Vielleicht einmal freut er sich, zweimal, dreimal, irgendwann mal verlierst du an Ernsthaftigkeit, beziehungsweise man verliert das Vertrauen in dir. Und dadurch geht auch der Stolz für dich im positiven Sinne als Gelehrter verloren. Und deswegen ist es manchmal anstrengend, die Wahrheit zu sagen, aber es zahlt sich aus über eine lange Zeit hinweg. Zahlt es sich aus, dass man nicht nachlässig ist in der Religion. Und wie viele Menschen gibt es, über die man sagt, ja, bei dem ist ja sowieso alles halal, über den ist ja ist nicht zu erwarten, dass er überhaupt sagt, dass es haram ist. Und es gibt andere, sagt man genau das Gegenteil. Und beides ist problematisch. Also in unserer Religion bin ich davon überzeugt, dass das Erlaubte zu verbieten und das Verbotene zu erlauben, das ist beides gleich schlimm. Das eine ist nicht besser als das andere. Weil beides ist eine Form des Lügens über Allah Azza wa Jal. Und da gibt es keine bessere Form als die andere. Aber der Weg der Mitte ist sicherlich der zu bevorzugende. Und ersuche damit, das heißt mit deinem Wissen, nicht die Leute des Diesseits. Stell dich damit nicht an ihre Schwelle und wende es nicht für Leute auf, die es nicht verdienen, auch wenn es noch so wertvoll sein sollte. Ja, es gibt Leute, die verdienen es nicht, weil es gibt Menschen, wenn du ihnen etwas an Wissen mitteilst, nutzen sie es aus gegen dich oder gegen die Religion. Wenn du ihn bestimmt, und deswegen gibt es manchmal einen Hadith, der ist zwar authentisch und so weiter, aber der ist jetzt gerade unpassend. Auch wenn das Beispiel jetzt nicht so gut passt, aber wenn jemand davon überzeugt ist, dass Allah ihm sowieso vergeben wird und dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm schon das Paradies vorbereitet hat und dass er eigentlich nur noch warten muss zu sterben und dann kann er da reingehen, auch wenn er selbst der größte Frevler ist auf Erden, der rumläuft, dann ihm einen Hadith zu nennen, um ihn noch zu motivieren in seiner Sünde, in der er sich befindet, indem man eben Hadith nennt, die unsere Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs stärken, intensivieren, dann ist natürlich das kontraproduktiv. Das will damit gesagt werden. Und wenn du Wissen bei Leuten beibringst, die nicht das entsprechende Benehmen haben, dann werden sie auch schaden. Weil dann heißt es, das ist der Schüler vom so und so. Der kennt sich zwar gut aus, aber sein Benehmen ist unter der Gürtellinie, das kann man ja gar nicht. Oder auch ist ein gewisser Grad an Intelligenz auch gefragt. Denn es bringt nichts, wenn du was lernst, Informationen, aber du nicht geistig reif genug bist, auch mit den Menschen zu reden und mit den Menschen zu kommunizieren und auch zu verstehen, was sie meinen, wenn sie dich fragen. Also ist beides eine Frage. Allah hat den Rizq natürlich unterschiedlich verteilt. Befriedige dein Auge und dein Verständnis, indem du Biografien und Geschichten von verstorbenen Imamen liest. Darin wirst du ihren Einsatz für den Schutz des Wissens sehen, ganz besonders, wer Vorbilder dafür gesammelt hat. Wie zum Beispiel, jetzt erwähnt der Gelehrte, rahimahullah, ein paar Werke, wie heißt es, Akhlaqul Ulama und so, das kennen wir jetzt im Deutschen nicht, und noch ein paar andere, die ich jetzt einfach mal weglasse, kann man ja mal nachlesen. Aber zweifellos ist es eine Form, ja, sich zu motivieren, indem man manche Biografie gibt es auch im Deutschen, kann man nachlesen, und man wird dadurch motiviert, ja, weil man eben sieht, das sind jetzt Leute wie du und ich, jetzt nicht unbedingt Propheten, auch nicht unbedingt Sahaba, aber es sind normale Leute, die vielleicht können wir uns davon irgendeine Scheibe abschneiden. Ich hoffe, du wirst noch viel mehr als das, was sie erwähnt haben, in dem Buch Izzatul Ulama finden und so weiter und so fort. Das ist ja sogar zur Zeit, an dem der Autor das geschrieben hat, noch gar nicht gedruckt worden. Vielleicht ist es mit gedruckt worden. Die Gelehrten pflegten ihre Schüler anzuweisen, ein Gedicht von Al-Jurjani, möge Allah subhanahu wa ta'ala seine Erbarmen, auswendig zu lernen, so wie wir es in einigen seiner Biografien finden, so beginnt es. Sie sagen zu mir, das ist wieder ein übersetztes Gedicht, ja? Sie sagen zu mir, du bist verkrampft. Sie sehen jedoch einen Mann, der sich von der Position der Erniedrigung zurückzieht. Ich sehe, dass die Leute den verwerfen, der sich ihnen unterwirft. Und wen die Würde ehrt, der wird ebenfalls geehrt. Und wenn die Leute des Wissens es bewahren, das heißt das Wissen bewahren, bewahrt es sie. Und wenn sie es in den Seelen hochachten, dann wird es hochgeachtet. Ja, das ist nochmal in anderen Worten ausgedrückt, das, was wir gesagt haben. Wenn du das Wissen pflegst und achtest, und einfaches Beispiel, wenn du deinem Kind beibringst, das Wissen, was das höchste Wissen, der Koran, Karim, was wirst du besonders größeres Wissen haben, als das wertvoll ist. Wenn du deinem Kind beibringst oder einem Schüler beibringst, den Koran zu achten, indem er Wudu hat, bevor er ihn liest, indem er ihn nicht auf dem Boden einfach legt, indem er nicht reinkritzelt in den Mushaf, indem er es ordentlich ins Regal stellt, dann ebenfalls wird er ebenfalls das Wissen achten, das Buch achten. Und das Gleiche mit der Hand. Wenn du deinem Kind vorlebst und beibringst, mit der rechten Hand zu trinken, mit der rechten Hand zu essen, dann wird er ebenfalls danach handeln und auch es für höchst seltsam empfinden, wenn er andere Menschen sieht, die sich nicht daran halten. Okay? Und das gehört zur Achtung. Also in anderen Worten, es ist ja nichts anderes als die Umsetzung dessen. 47. Die Bewahrung des Wissens. Wenn du einen Posten erlangt hast, erinnere dich daran, dass dein Weg dazu dein Streben nach Wissen war. Denn durch die Gnade Allahs und aufgrund deines Wissens hast du erreicht, was du an Posten in der Lehre, im Erteilen von Fatwas oder in der Gerichtsbarkeit und so weiter erlangt hast. Also angenommen, du hast nach Wissen gestrebt, bist Professor geworden, dann aufgrund des Strebens nach Wissen. Wenn du Richter geworden bist, das Gleiche. Wenn du Lehrer geworden bist, das Gleiche. Wenn du Imam geworden bist, das Gleiche. Und so weiter und so fort. So gewähre dem Wissen seinen Rang und seinen Anteil am entsprechenden Handeln und lass es seinen Platz einnehmen. Also umgekehrt wäre, Gott bewahre, wenn man jetzt den eigentlichen Grund, wodurch man zu dieser Stelle gekommen ist, verlässt. Und das war das Streben nach Wissen. Und das ist natürlich ein bisschen ein Problem. Deswegen sollte man niemals das Gefühl haben, dass man jetzt ausgelernt hat. Ja, weil dann steigert man sich hoch, arbeitet man sich hoch und jetzt sagt man, jetzt habe ich ausgelernt. Das aber nicht vergessen. Du bist da hochgelangt, weil du dich da hochgearbeitet hast, durch das Streben nach Wissen. Jetzt bist du da, dann bewahre es wenigstens, auch wenn du nicht höher steigen möchtest, bewahre es. Denn sonst sagst du wieder ab. Hüte dich vor dem Weg derer, die nicht glauben, von Allah würdevoll behandelt zu werden. Hüte dich vor dem Weg derer, die nicht glauben, von Allah würdevoll behandelt zu werden. Für die es das Wichtigste ist, ihren Posten zu behalten, die lieber ihre Zungen zusammenfalten, als die Wahrheit zu sagen, und deren Liebe zur Herrschaft sie zu Mitläufern macht. Es ist und war schon immer eine Gefahr für einen Gelehrten, zum Spielball von Machtinhabern zu werden. Und deswegen sei der Gelehrte davor gewarnt, sich abhängig zu machen von anderen Menschen, gerade was natürlich den finanziellen Bereich angeht. Denn dadurch kann er nichts anderes sagen und tun, als eben sein Machtinhaber es von ihm haben möchte. Ja. Und also genauso wie du als Arbeiter in einer Firma nichts machen kannst, außer das, was dein Arbeitgeber dir erlaubt und vorgibt. Das Gleiche in der Religion, wenn du wegen deiner Dawa finanziert wirst und dann wirst du nur das sagen können und dürfen, was man dir vorgibt. Und die wenigsten können sich dann davor, die wenigsten können sich frei machen, sage ich mal, und die Wahrheit sagen, koste es, was es wolle. Das heißt ja nicht immer, das heißt ja nicht, dass man nicht abschätzt, was sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist, aber ich denke, die Botschaft ist klar. So gewähre, möge Allah sich deiner erbarmen, deinen Wert, indem du deinen Glauben, dein Wissen, deine Ehre mit Weisheit, Wissen und richtigem Benehmen bewahrst. Bewahre Allah, so wird er dich bewahren. Ihfadillah, ihfadk. Das ist der Hadith von Ibn Abbas. Der ist so wertvoll, dass der Imam Nawawi die 40 Hadith aufgenommen hat. Und dann die anderen Überlieferungen. Bewahre Allah in Zeiten des Glücks, so wird er dich in Zeiten der Drangsal bewahren. Ta'arraf Allahi fi shidda ya'rifka fi racha. Ja. Entschuldigung, ta'arraf Allah fi racha ya'rifka fi shidda. Das heißt, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber aufrichtig bist, ja, wenn es dir gut geht, dann wird Allah dich auch kennen, wenn es dir schlecht geht. Und umgekehrt, wenn du jemand bist, der Allah subhanahu wa ta'ala nicht kennt, weil es ihm gut geht. Typisches Beispiel ist Qarun, der gesagt hat, dass alle Qarun war der steinreichste, was man sich vorstellen kann. Also es gab mit Sicherheit noch nie jemanden, der reicher war, und wird auch niemanden geben, der reicher war als er. Und dieser Mensch hat gesagt, das alles wurde mir nur gegeben aufgrund von meinem Wissen. Und hat Allah ihm dann gezeigt, wo es lang geht. Und dieser, wie gesagt, deswegen, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala nicht kennt, weil man eben denkt, man hat das alles, was man hat, die Gesundheit und das Vermögen und das Wissen und die Macht, aufgrund von eigenem Streben, ja, dann wird Allah dich auch nicht kennen, wenn es dir mal schlecht geht. Und das ist eben dieser Hadith des Propheten, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Und wenn du deinen hohen Posten verlierst, und dazu wird es kommen, wenn auch erst nach einiger Zeit, so ist dies nicht schlimm, denn dies ist eine löbliche Enthebung, keine tadelnde und herabsetzende. Also wenn du die Wahrheit sagst und dich für dein Wissen einsetzt und deswegen auf die Probe gestellt wirst und deine Position verlierst unter den Menschen, dann ist das keine tadenswerte Angelegenheit. Brauchst du nicht mal sagen, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, weil im Gegenteil, das ist zu erwarten. Also wenn du eine Position hast unter den Menschen und du immer für die Wahrheit dich einsetzt, da wirst du Feinde haben. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Ich meine, bei den Propheten ist es klarer, geht es nicht, aber vielleicht ein anderes Beispiel. Unser Khalifa Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu, der ein Inbegriff für Gerechtigkeit gewesen ist. Und für jemanden, der sich hart dafür eingesetzt hat, koste es, was es wolle. Das Ergebnis war, wurde ermordet, radiallahu ta'ala an. Okay. Und deswegen ist es normal, dass wenn man sich für die Wahrheit einsetzt, auch als Gelehrter besonders immer die Wahrheit sagt, dass man auf die Probe gestellt wird. Und derjenige Gelehrte, der nie auf die Probe gestellt wird, seine Vertrauen auch dementsprechend, brauchst du dir keine Sorgen machen. Es ist verwunderlich, dass manch einer, dem Erfolg zum großen Teil verwehrt ist, sich erst im Ruhestand zu Allah hinwendet und sich ihm gegenüber verpflichtet fühlt. Denn auch wenn seine Reue legitim ist, so ist sein Glaube wie der der alten Leute, weil er nicht über den eigenen Nutzen hinausgeht. Also Leute, die erst 60, 70 Jahre anfangen, sich Allah subhanahu wa ta'ala zuzuwenden, ihr Nutzen, sagt er, ist meistens nur für sie selbst. Ja, weil was willst du denn im hohen Alter noch erreichen? willst im hohen Alter noch den Menschen etwas beibringen und Menschen weitergeben, nachdem du das nie vorher gemacht hast. Und deswegen sind die älteren Leute, wenn sie sich zu Allah wieder besinnen, dann sind das die vielleicht, die dann regelmäßig beten, anfangen zu beten und viel Koran lesen und so weiter. Aber ihr seht, das sind alles Ibadat, von denen er eigentlich nur selbst profitiert. Als er aber noch seinen Posten bekleidete und es nötig war, dass sein Nutzen über sich selbst hinausgeht, fand man ihn als einen der ausschweifendsten und schädlichsten, oder man fand in ihm einen Kaltherzigen, dessen Zunge die Wahrheit verschwieg. Wir suchen Zuflucht bei Allah vor der Nachlässigkeit. 48. Anpassung, aber keine Schmeichelei. Schmeichelei ist ein niederer Charakterzug. Anpassung dagegen nicht. Doch verwechsle sie nicht. Denn die Schmeichelei macht dich zu heuchlerischem Reden bereit. Die Schmeichelei ist es auch, die deinen Glauben antastet. Schmeichelei, ist wohl das, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat in Surat Al-Qalam. Waddu law tudhinu fayudhinun. Weil da, wenn man schmeichelt, dann verkauft man seine Religion stückweise. Okay? Das heißt, man gibt ein bisschen nach, damit der andere auch ein bisschen nachgibt. Das klassische Beispiel ist, dass der Quraysh, die vom Propheten verlangt haben, ein Jahr seinen Gott anzubeten und ein Jahr beten sie ihre Götter an. Okay? Und so kommen sie sich quasi näher. Aber wir kommen uns näher auf einer Basis, die weder meine Basis noch seine Basis ist. Was haben wir denn dann dadurch gewonnen? Aber dass man sich anpasst, wahrscheinlich meint der Autor, rahimahullah ta'ala, es im Sinne von, dass man aus der Situation, in der man sich befindet, das Beste macht. Und zur Weisheit gehört es manchmal natürlich, auf etwas zu verzichten, aber nicht um dem anderen zu gefallen, sondern auch etwas zu verzichten, um einen größeren Schaden abzuwenden. Ja. Und das ist nicht anwendbar auf das Beispiel des Propheten, weil du verlässt ja nicht Tauhid, was gibt's denn dann, was bleibt denn dann noch übrig, ja, von deiner Religion? 49. Die Liebe zu Büchern. Die Würde des Wissens ist bekannt und aufgrund seines allgemeinen Nutzens und das Bedürfnis danach ist so stark wie das Bedürfnis des Körpers nach dem Atem. Ja, das redet jetzt hier ein Gelehrter, der diese Liebe in sich verspürt, der die Liebe entdeckt hat zu den Büchern, der gemerkt hat, wenn es irgendwo was zu lesen gibt über Weisheit, über nützliches Wissen, dann kann ich davon ausgehen, dass mir der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba und die Tabi'un vorausgegangen sind, zuvor gekommen sind. Also suche ich in ihren Büchern nach, weil man muss ja sich vorstellen, das sind Menschen, die haben ihr Leben schon hinter sich. Und das Ergebnis war, sie waren die besten Menschen. Das muss man sich bewusst machen. Das sind Menschen, die haben ihre 60, 70 Jahre schon gelebt, mehrfach. Und du brauchst nur nachlesen, was sie gemacht haben, was sie zu dem gemacht haben, was sie sind. Und brauchst ihnen nur noch nachmachen. Also einfacher geht's nicht. Stell dir mal vor, du wärst der erste Mensch auf der Welt. Da könntest du dich beschweren und sagen, ich weiß gar nicht, wie es geht und wie das alles. Und ich bräuchte ein Vorbild. Und das hätte Adam sagen können, alaihissalatu wassalam. Okay? Das Problem wurde gelöst. Adam war ein Prophet, also hat Allah ihm eingegeben und gesagt, wo es lang geht. Richtig? Und schon die ersten Menschen, die danach kamen, haben ihn als Vorbild zum Vorbild nehmen können. Aber sie hatten wenige Vorbilder, richtig? Und du hast wie viele Vorbilder? Und das wurde auch, also das ist ja bewahrt worden, diese ganzen Biografien und diese ganze. Wir sollten nicht zu viel sprechen über die Biografien von den gelehrten, rechtschaffenen Menschen von damals, weil das Hauptaugenmerk sollten wir richten auf die Geschichten des Koran und die Biografie unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das soll das Hauptaugenmerk sein. Schade, nicht, wenn auch mal woanders nachschaut, aber das ist, darauf sollten wir uns konzentrieren. Ja, die Liebe zu den Büchern. Mit seinem Fehlen ist ein Mangel sichtbar. Also wenn du jemand bist, der nicht gerne liest, ja, oder dem es schwerfällt, Seiten zu lesen, oder derjenige, der, wenn du mal die Bücher zählst, die du dein Leben gelesen hast, und die sind auf einer Hand abzählbar, dann ist ein Mangel vorhanden. Da musst du arbeiten. Dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Also das bei den Gelehrten, es ist völlig normal, dass sie in der Woche, ich will nicht jetzt sagen, mehrere Bücher lesen, aber sich ständig mit Büchern beschäftigen. Kann ja sein, du brauchst für ein Buch ein Jahr. Kann sein. Wie dick es ist, wie dünn es ist, wie viel Informationen da drin stecken. Es ist ein Unterschied, ob du eine schöne Geschichte liest oder ob du ein Fürchterbuch liest. Das ist nicht das Gleiche. Ja. Aber es kann nicht sein, dass Tage vergehen und du dich nicht mit einem Buch beschäftigst. Dann ist ein sichtbarer Mangel vorhanden, wie der Autor sagt. Freude und Vergnügen entsprechen dem Grad, der daran am Wissen erreicht wurde. Ja, das ist ein Merkmal. Wenn du das Gefühl hast, du freust dich, wenn du was gelesen hast, und du freust dich, wenn du einen neuen Hadith erfahren, und du freust dich, neue Informationen, du freust dich allein schon deswegen, weil du dich mit dem Wissen beschäftigt hast, das ist ein gutes Zeichen. Deswegen sind die Liebe der Studenten zum Studium und ihre Zuneigung dazu, ausgewählte Bücher zu sammeln, enorm. Und dann findest du Geschwister, die studiert haben, die haben so viele Bücher gekauft, wenn sie sich leisten können, ja, im Laufe ihres Studiums. Sie sehen ein Buch, das muss ich unbedingt lesen, er kauft es. Nächstes Buch. Die Gefahr ist natürlich immer groß, dass man es dann nicht liest. Ja. Aber wir gehen mal davon aus, dass der Talib Ilm das kauft, weil er es eines Tages lesen möchte oder zumindest zur Referenz haben möchte. Oder zumindest er hat Angst, dass er es nicht mehr kriegt, wenn er das Buch eines Tages nicht mehr, wenn er es nicht gekauft hat. Darüber gibt es ausführliche Berichte, wie heißt es, ebenso gibt es darüber Eintragungen in Khabar al-Kitab. Das ist auch ein Buch, das damals noch nicht gedruckt worden ist. Also erlange die Nachschlagewerke und wisse, dass eins von ihnen das andere nicht ersetzen kann. Überfrachte deine Bibliothek nicht mit nutzlosen Büchern und bringe deine Gedanken damit nicht durcheinander, besonders nicht mit Büchern von Ketzern, also Mubtadi'a, denn sie sind ein tödliches Gift. 50. Die Grundlage deiner Bibliothek. Das wird jetzt ein bisschen problematisch, weil nicht alles, was der Autor sagt, haben wir in der Schublade in der deutschen Bibliothek. Aber wir erwähnen es trotzdem in der Hoffnung, dass wenn es eines Tages gibt, dann könnt ihr euch auf den Unterricht berufen und diese Bücher euch anschaffen. Und oder vielleicht ist auch ein Ansporn, die arabische Sprache zu lernen und sich das dann anzueignen. Achte auf Bücher, in denen die Methode der Beweisführung, das Nachdenken über die Gründe der Urteile und die intensive Beschäftigung mit dem Innersten der Fragestellung angewandt werden. Zu den großartigsten Werken dieser Gattung zählen die Bücher der beiden Sheikhs, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, und seinem Schüler ibn Qayyim, rahimahullah. Deswegen sagen manche Gelehrte, es gibt Autoren, wenn du ein Buch von ihnen findest, kauf es einfach, gibt es keine Diskussion. Brauchst du nicht überlegen, soll ich kaufen, soll ich nicht kaufen, soll ich lesen. Du wirst es nicht bereuen. Kauf es einfach, lies es und du wirst es auf keinen Fall bereuen. Und wenn du es nicht lesen möchtest, dann schenk es weiter. Ebenso sagt er, hier gibt es einige Bücher, die nach wie vor besonders wichtig waren und sind. Gemeint ist jetzt, kommt eine Liste von namhaften Autoren, die viele Bücher geschrieben haben. Okay? Und deswegen, die Namen, die wir erwähnen, Das sind Klassiker der islamischen Geschichte, was Autorenschaft angeht, also was Bücherschreiben angeht. Und wenn sowas im Deutschen auftaucht, inshallah ist einfach gut übersetzt, ja, dann einfach kaufen und lesen und weitergeben und weiterempfehlen, ohne darüber nachzudenken, gleich Werbung dafür machen. Ja. Und zu den Imamen gehört, sagt er zum Beispiel, Al-Hafidh ibn Abd al-Barr, rahimahullah ta'ala. Der hat natürlich mehrere Bücher geschrieben, unter anderem Erläuterungen zu Muwatta von Imam Malik und andere Sachen, aber er hat mehrere Bücher geschrieben. Dieser Mann, einfach lesen. Ibn Qudama al-Maqdisi, rahimahullah ta'ala, viele Bücher über Fiqh und anderes geschrieben. Eines der bekannten Bücher sein Mukh al-Mughni, in dem er die Ansichten der, also das ist ein mehrbändiges Werk, in dem er die Ansichten der vier Rechtsschulen und anderen erwähnt mit ihren Beweisen und so weiter. Imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, von dem kennen wir mindestens die 40 Nawawi-Hadithe, von die er selbst auch erläutert hat. Ja. Von ihm kennen wir das Gärten der Rechtschaffen, Riyadus Salihin. Von ihm kennen wir verschiedene Bücher. Eines der bekanntesten auch, was es in Deutschland jetzt noch nicht gibt, ist Erläuterung Sahih Muslim. Ja. Und er war ein schafi'itischer Gelehrter, also er hatte sehr viele Fiqh-Bücher geschrieben über den schafi'itischen Fiqh. Was man überfindet, einfach lesen, kaufen und lesen. Al-Hafid ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, bekannt natürlich geworden durch seinen Tafsir, aber er hat auch viele andere Werke. Wie heißt es? Er hat ein Werk zum Beispiel, der heißt Al-Bidaya und Nihaya, das heißt der Anfang bis Ende. Ja. Gibt es auch im Deutschen, soviel ich weiß. Ja. Dem es halt praktisch um die Geschichte am Anfang der Menschheit geht bis zu seiner Zeit oder bis später. Entschuldigung, der Prophet hat uns ja auch zukünftige Sachen gesagt. Al-Hafidh ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah ta'ala, ibn Hajar al-Asqalani, al-Shawkani, Muhammad ibn Abdul Wahhab, die Bücher der Da'wa-Gelehrten, zu deren umfassenden Ad-Durr al-Saniyya gehört, Imam al-San'ani, rahimahullah ta'ala, das alles von den späten Gelehrten. Alle, die erwähnt worden sind, gelten als späte Gelehrte. Alles. Also späte Gelehrte hat man alles so ab dem 4. Jahrhundert aufwärts, gelten als späte Gelehrte. Ja. Erwähnt auch noch der Großgelehrte Siddiq Hassan Khan al-Qannuji, Muhammad al-Amin al-Shantiti, der Autor von Adwa al-Bayan, rahimahullah, und viele andere. 51. Der Umgang mit Büchern. Du wirst keinen Nutzen aus einem Buch ziehen, ehe du die Fachausdrücke seines Autors darin kennst. Dies enthüllt oft das Vorwort, so beginnt das Buch mit dem Lesen des Vorworts. Das ist eine wichtige Sache, die wir manchmal vergessen. Gerade zum Beispiel, wenn wir Bücher lesen, sagen wir mal, über Al-Fiqh oder Bücher lesen über Hadith-Sammlungen und ähnliches. Wir vergessen manchmal, das Vorwort zu lesen, das der Autor selbst geschrieben hat, indem er manchmal so viele wertvolle Sachen erwähnt, auch zum Beispiel aus Imam Sa'di in seinem Tafsir, weil das Vorwort erklärt dir, was er eigentlich vorhatte mit dem Buch. Ja? Dadurch rechtfertigt sich auch manchmal der Autor, damit du ihm nicht vorwirfst, ja, warum hat er das denn so geschrieben und nicht so geschrieben? Warum hat er dieses Thema erwähnt und nicht dieses andere Thema erwähnt? Warum hat das Buch überhaupt geschrieben, erwähnt er manchmal darin? Was ist seine Vorgehensweise in der Ordnung der Kapitel und so weiter und so fort? Es gibt vieles, was das Vorwort an Geheimnissen entlüftet. Und deswegen sollte man auf keinen Fall nur in ein Inhaltsverzeichnis gucken und das entsprechende Thema raussuchen, was man lesen möchte. Sondern erst einmal das Vorwort lesen und danach, das ist eine einfache, hört sich sehr simpel an, aber muss einfach in der Praxis machen. Der 52. Punkt, das heißt, zum Umgang mit den Büchern gehört. Wenn du ein Buch erwerbst, so füge es deiner Bibliothek nicht hinzu, ohne dir einen Überblick darüber zu verschaffen oder sein Vorwort, sein Inhaltsverzeichnis und einige Passagen zu lesen. Wenn du es aber zu seinesgleichen in die Bibliothek stellst, dann kann es vorkommen, dass Zeit vergeht oder sogar das Leben abläuft, ohne dass man hineinschaut. Dies zeigt die Erfahrung und Allah verhilft zum Erfolg. Ihr kennt das, diejenigen, die das Bücher lesen lieben, sie gehen in Bibliotheken rein und kaufen mehrere Bücher ein, ja, und dann zum Beispiel kaufen sie die ganze Reihe, zum Beispiel Stellpause kaufen sie die ganze vierte Reihe zum Beispiel, okay. Und du sagst, ich möchte das jetzt mal kaufen, damit ich sie habe. Und dann gehst du es nach Hause und ins Regal und vergisst reinzuschauen. Und diesen Eifer, den sollst du nutzen, das Buch wenigstens einmal quer zu lesen, einmal zu durchblättern, um zu wissen, was da drin steht. Ja? Weil, warum? Weil das kann Ansporn sein dafür, dass du auch dann das Buch tatsächlich anfängst zu lesen und es nicht nur beim ersten Eifer bleibt, dem kein zweiter Eifer folgt. So banal es anhört, aber es ist einfach eine praktische Sache, die Erfahrung gezeigt hat. Weil wenn du es nicht machst, dann kann es sein, dass du es ins Regal stellst und man fragt dich nach einem Jahr, wie sieht es aus? Sagt, ja, ich habe noch nicht reingeschaut. Oder ich habe das erste Buch angefangen zu lesen. So. Aber siehst du, hättest du es am Anfang gemacht, hättest du alle fünf schon angefangen zu lesen. Und du hättest ein Inhaltsverzeichnis von allen fünf schon im Kopf gehabt. Und du wüsstest auch, was drin steht. Das ist auch wichtig. Du suchst irgendein Thema, zum Beispiel du suchst du belegst dir, ich möchte was erfahren über Aqiqa. Okay. Aqiqa, das nennt man das Tier, das man opfert, wenn man ein Kind geschenkt bekommen hat von Allah subhanahu wa ta'ala. Dann weißt du gar nicht, wo soll ich das überhaupt nachschauen jetzt? Aqiqa, wo steht denn das überhaupt? Gibt es da ein Buch darüber? Ach so, okay, wenn du jetzt das Hajj-Buch durchforstet hast und innerverzeichlich angeschaut hast, dann weißt du, Aqiqa wird im Hajj-Buch erwähnt. Wie verrückt ist denn das? Wie kommen die denn dazu, der Aqiqa im Hajj-Buch zu erwähnen? Ja? Und dann liest und schaust du, ach so, weil bei der Hajj, da gibt es ja Opferrituale. Es gibt den Hadi, ja? Es gibt Fidya, was weiß ich alles. Ja? Und dann haben die Gelehrten sich gesagt, ja, wenn ich schon über Schlachtopfer spreche, dann spreche ich doch darüber, an der gleichen Stelle, weil die Regeln sind nur 99% die gleichen. Okay? Bevor ich jetzt ein extra Buch darüber schreibe, alles doppelt, dreifach erwähne, erwähne ich doch da, wo es am ehesten hinpasst. Und die sagt, Sedit. Und jetzt weißt du, wenn jemand dich fragt, wo findest du das Baqir, sagst du, kauf Hajj-Buch. Auch wenn es dir vielleicht nicht glauben wird. Ja. 53. Orthografische Klarheit. Also der letzte Punkt für heute, inshallah ta'ala. Orthografische Klarheit. Wenn du etwas geschrieben hast, so überprüfe die Orthographie und entferne Fehler darin. Und zwar in den Bereichen erstens Leserlichkeit der Schrift und zweitens Anwendung der orthografischen Regeln. Ja, was heißt das? Ja, die Rechtschreibung und die Zeichensetzung. Okay? Das ist so ein Mangel bei vielen Leuten, dass sie leider sie nicht darauf Acht geben, wie sie schreiben. Und das gibt es in allen Sprachen. Also da brauchen wir jetzt nicht speziell auf irgendeine Nationalität eingehen, aber in allen Sprachen die gibt es so halbe Analphabeten noch, ja, die entweder was lesen und nicht verstehen, was sie gelesen haben, oder die aufschreiben und nicht merken, dass man Adjektive klein schreibt, Substantive groß schreibt, ja, und provozieren diejenigen, die Sprache lieben dadurch. Und ich finde, das gehört zu einem Talib Ilm, dass er das, was er aufschreibt, auch ordentlich aufschreibt und sich auch, auch die Grammatik lernt. Und deswegen, es gibt keinen Studiengang im Islam, ohne dass du durch die Grammatik durch musst. Das gibt es nicht. Okay? Und du musst das verstehen, du musst es auch bestehen. Denn wie willst du denn auch den Koran verstehen, wenn du keine Information über die Grammatik hast? Das geht gar nicht. Ja? Und wer das nicht glaubt, der wird das fühlen eines Tages. Und deswegen, dazu gehört also die orthografischen Regeln. Also wenn du was aufgeschrieben hast, dann nimm dir doch bitte die Zeit hinterher und liest noch einmal durch auf Rechtschreibfehler, auf Zeichensetzungsfehler, auf Punkte machen. Die deutsche Sprache ist da viel empfindlicher als die arabische Sprache, zugegeben. Aber es gehört dazu. Also wenn du qualitativ etwas anbieten möchtest und auch ordentlich sein möchtest, weil dein Schüler wird so unordentlich, wie du es bist. Oder er wird so ordentlich, wie du es bist, inshallah ta'ala. Der Lehrer ist immer sozusagen für dich dein Vorbild und meistens bist du maximal so viel motiviert wie er und sehr wenige Schüler sind motivierter als ihre eigenen Lehrer. Das ist natürlich ideal, aber das findet man nicht über. Und dann sagt er, rahimahullah ta'ala, darüber gibt es zahlreiche Bücher. Also stell dir mal vor, die Gelehrten schreiben Bücher darüber, wie wichtig es ist, sich eine leserliche Schrift zu haben. Manche Leute schreiben heutzutage mit Computer, dadurch wird natürlich auf jeden Fall leserlicher. Auch eine Möglichkeit, warum nicht? Jeder hat seine, ich würde jetzt nicht sagen, es ist besser mit der Hand zu schreiben, als mit dem Computer zu schreiben. Solche Sachen, vielleicht kann man das ein anderes Mal erörtern. Aber wichtig ist, dass du es aufschreibst und dass du es hinterher lesen kannst. Dazu gibt es, wie gesagt, verschiedene Bücher, die wir jetzt einfach überspringen, weil das uns im Deutschen das nicht so viel bringt. Aber weiterhin wir haben gesagt, Leserlichkeit der Schrift, orthografischen Regeln, dann das Setzen der diakritischen Punkte für die orthografisch ähnlichen Buchstaben und ihr Auslassen, wo sie nicht vonnöten sind. Also das gilt besonders für die arabische Sprache. Und ihr seid ja Talib Ilm für den Islam, oder nicht? Das heißt also, es kann ja nicht sein, dass ihr jetzt eure Hefte vollschreibt und ihr da nicht irgendwann mal ein arabisches Wort schreibt. Okay? Da bist du ja auch viel schneller. Stell dir mal vor, da kommt irgendein islamischer Begriff. Dann gewöhn dich daran zu schreiben, und dann zum Beispiel im Bereich des Fiqh. Dann schreibst du im Bereich, dann schreibst du Al-Fiqh auf Arabisch. Denn die. Erstens gewöhnst du dich daran zu schreiben und zweitens sind das ja auch Fachwörter. Und Fachwörter lässt man in der Regel so stehen, wie sie sind. Man übersetzt sie ja nicht. Ja? Und wenn du dann dieses Wort schreibst, Al-Fiqh, dann merkst du, oh, hier sind drei Punkte. Ich habe einen Punkt vergessen und dann ist es ein Problem. Ne? Weil der Unterschied in einem Fa und einem Qaf ist ja nun mal ein Punkt, mehr nicht. Ja? Und wenn du ihn falsch setzt, dann kann es dazu zu falschen Bedeutungen kommen. Und es gibt manchmal witzige Zufälle und dadurch liest man Wörter total falsch. Und das gibt es auch für die deutsche Sprache, aber da wir jetzt im islamischen Bereich sind, sind die diakritischen Punkte, also die Punkte von Ba und so weiter, sehr wichtig. Viertens, die Vokalisierung des zu Vokalisierenden. Ja, es gibt im Arabischen Wörter, die sind sehr schnell zu verwechseln, wenn man keine Fatha, Dhamma, Kasra und solche Sachen setzt. Mach das auch, gewöhn dich dran. Gerade wenn du einen arabischen Text mal liest, das musst du auch als Übung inshallah machen, gerade als jemand, der Arabisch studiert, Texte, die du liest, die nicht vokalisiert sind, nimm einen Stift und setz die Vokale hin, wie du denkst, dass sie inshallah richtig sind, und dann lass es dann überprüfen, ob es natürlich auch stimmt. Klassisches Beispiel für Worte, die man verwechseln kann, wenn für die jetzt unter euch, die ein bisschen Arabisch können und verstehen, wenn ihr das Wort, Entschuldigung, wenn ihr die folgenden Buchstaben schreibt, ein, Mim, Alif, Nun. Ja. Ein, Mim, Alif, Nun. Da kann man das lesen als Oman, das ist im Deutschen der Oman, oder Amman, die Hauptstadt des heutigen Jordaniens. Okay. Und wie macht man dann den Unterschied? Man macht einfach auf dem Mim eine Shadda, wenn man damit die Hauptstadt meint, und wenn man oder macht eine Dhamma auf das Ein am Anfang, wenn man damit den Oman meint. Ja. Und solche Sachen, die manches ergibt sich auch aus dem Zusammenhang, das ist klar, da braucht man nicht unbedingt Zeichen setzen. Aber das hängt ja von deinem Fachwissen ab. Fünftens, das Setzen von Satzzeichen außer in Koran-Zitaten oder Hadithen. Ja, das Setzen von Satzzeichen, das ist im Arabischen total vernachlässigt, aber im Deutschen spielt es eine riesengroße Rolle. Also im Deutschen spielt es eine riesengroße Rolle, also Anführungsstrichen auf, Anführungsstrichen zu, Punkt, Komma, Doppelpunkt. Also das ist, da kannst du fast eine 6 schreiben im deutschen Unterricht, wenn du die Sachen nicht richtig machst. Im Arabischen, das ist eine sage ich ganz ehrlich, eine absolute Katastrophe. Da wird überhaupt nicht drauf geachtet, auf solche Angelegenheiten, hat sich irgendwie nicht eingebürgert, sage ich mal. Aber wenn du das im Deutschen gelernt hast, kannst du das im Arabischen anwenden und keiner sagt dir was. Okay? Da geht es jetzt nicht um Komma-Regeln und sowas. Die setzt man so, wie man denkt, dass das sinnvoll ist, wäre, da ein Komma zu setzen. Okay? Und im Koran gibt es gar keine. Richtig? Hat auch seinen Sinn im Koran speziell, aber im Koran gibt es gar keine. Und bei den Hadithen fügt man diese Satzzeichen mittlerweile ein. Deswegen weiß ich nicht, warum der Autor hier das gesagt, dass man da in Hadithen keine Satzzeichen setzen soll. Im Gegenteil, also im Hadithen wird so oft verwechselt, wer der Sprecher ist gerade, und es hängt oft zusammen mit den Anführungsstrichen. Da weiß man nicht, wer spricht jetzt eigentlich gerade. Ja. Und wenn man die Zeichen richtig setzt, dann weiß man es. Ja, das ist schon so der Fall. Wallahu a'lam, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch den Erfolg verleihen im Streben nach dem Wissen, dass wir inshallah ta'ala ordentlich lernen. Das ist auch, denke ich, eine der wichtigsten Botschaften. Der Gelehrte will dir sagen, sei ein ordentlicher Schüler, der, wenn er was aufschreibt, es geordnet schreibt, gegliedert schreibt, leserlich schreibt, Absätze macht, sinnvolle Überschriften findet für das, was er schreibt. Das Datum schreibt man dazu. Manche schreiben sogar dazu, wie viele Schüler anwesend waren im Unterricht und wer anwesend war. Das sind teilweise natürlich einfach schöne Erinnerungen, aber sie haben vielleicht irgendwann mal irgendeinen Wert. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen. Jazakum Allahu khairan. Wa sallallahu wa sallam. Wa baraka an Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.